Bitteschön. Guten Tag, mein Name ist Salih Taş. Ich bin heute Stationarzt. Dann würde ich gerne mit Ihnen ein Anamnesegespräch durchführen. Ist das klar für Aha. Sie? Genau. Ja, Zuerst, klar, kein Problem. Hauptsache jemand guckt nach mir. genau. Zuerst würde ich gerne ein paar Fragen bezüglich Ihrer persönlichen Daten stellen und dann komme ich gleich zu Ihren aktuellen Beschwerden. Genau. Okay. Wie heißen Sie bitte? Ich heiße Magdalena Schmidt und Schmidt Magdalena. mit 2 T am Ende. Okay. Können Sie Ihren Vornamen buchstabieren? Auch Nachnamen? Ja, MAGDA Mhm. DA. LENA. LINA. Magdalena. Bisschen Genau. lang. Frau Schmidt, ne? Frau Schmidt, genau. Genau. Wie alt sind Sie bitte? Ich bin 56 Jahre. 56 Jahre alt, genau. Ja. Wann genau sind Sie geboren? Am 11.06.67. 67, genau. Wie groß und wie schwer sind Sie? Ich bin 1,68 Meter und wiege 79 Kilo. 1,68 Meter. 60. Genau, schwer. 79 Kilo. 79, genau. Okay, wie kann ich Ihnen helfen heute? Was führt Sie zu uns? Ja, also mein rechter Arm ist seit ein paar Tagen ganz stark angeschwollen und das wird immer mehr und das tut jetzt so weh. Der ist auch so ein bisschen gerötet und fühlt sich ganz warm an. Ich habe das Gefühl, ist das spannend und dass ich den auch gar nicht richtig bewegen kann. Okay, seit fast 2 Tagen hat schon angefangen, ne? Ja, seit 2, 3 Tagen ist das. Und es wird halt immer mehr. Unterarm oder Oberarm, meinen Sie? Ne, eigentlich, also der Oberarm und dann geht es runter bis fast zur Hand, würde ich sagen. Mhm. Genau. Auch gibt es Schmerzen? Bitte? Auch gibt es Schmerzen auch? Ja, also das ist so ein Druckschmerz, der da drin ist, ja. Wie stark die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wenn 1 sehr leicht ist, 10 sehr stark ist. Ja, also ich würde schon sagen, über die Hälfte. Also das schränkt mich schon ein. Ich würde sagen, sechs. Bei sechs sind die Schmerzen. Okay. Die Schmerzen sind drückend, Sie haben gesagt. Drückend, ja, würde ich am ehesten sagen, ja. Genau. Haben Sie verletzt oder etwas haben Sie bemerkt, bevor die Ich habe Schwierigkeiten nie bemerkt, dass aufsehen? ich mich verletzt habe. Nein. Ich brauche in den Job. Okay. Hatten Sie schon mal ähnliche Beschwerden oder seit 2 Tagen erstmal? Also, sowas habe ich noch nie gehabt, dass ich solche Beschwerden hatte. Mhm, verstehe. Verspüren Sie auch Taubheitsgefühl, Nee, Ameisenlauf? Taubheitsgefühle habe ich da eigentlich nicht. Nee, nur eben so dieses Gefühl, dass es geschwollen ist und dass ich eben diesen Druckschmerz habe. Mhm, genau. Sind die Oberarm und Unterarm bis Schulter gerötet? Ja, so ein bisschen gerötet ist das ja. Also bis zur Schulter nicht, aber also der Oberarm ist gerötet, ja. Und auch die Finger sind so ein bisschen geschwollen. Mhm. Das geht bis in die Finger rein. Verstehe. Und ich habe eben das Gefühl, dass der Arm auch schwer ist und dass ich den gar nicht gut bewegen kann. Ah, Ich genau. mache jetzt im Augenblick alles mit links, ne? Bewegungseinschränkungen auch haben sie, oder? Ja, genau. Mhm. Okay. Gibt es bestimmte Auslöser, die Sie bemerkt haben oder etwas? Ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Also wie gesagt, ich habe keine Verletzung an der Hand und an dem Arm. Und ich kann mir das eigentlich nicht richtig erklären. Bevor die Beschwerden Aufgetreten sind. aufgetreten sind, haben sie keine Verletzung gehabt, auch keiner vielleicht etwas haben sie bemerkt? Nee. Also jetzt davor direkt nicht, nein. Okay, ich nehme. Leiden Sie auch unter Luftnot oder verspüren Sie Fieber? Fieber weiß ich nicht, ich habe nicht gemessen. Das könnte schon sein, ich fühle mich so ein bisschen warm. Aber Luftnot, nö. Okay. Okay. Haben Sie etwas dagegen gemacht oder Naja, irgendwie? also ich habe versucht, den Arm irgendwie ein bisschen ruhig zu halten. Ich habe es auch mal ein bisschen gekühlt, aber das hat irgendwie auch nicht viel gebracht. Bei der Hochlagerung verbessern die Schmerzen sich? Ja, also wenn ich nachts habe ich jetzt mir ein Kissen darunter gelegt, dann ging es ein bisschen besser, ja. Dadurch konnte ich in der Nacht wenigstens ein bisschen schlafen, ja. Haben Sie bisher unter vielleicht unter Gefäßverengung oder Gefäßprobleme gehabt oder gelitten? Nein, aber also das Einzige, was wirklich einschneidend war, ich hatte eine Brustoperation vor vielen Jahren, aber das ist schon lange her. Was für eine Brustoperation haben Sie Ja, ich gehabt? hatte einen Brustkrebs, ne? Und auf der rechten Seite ist das eben operativ versorgt worden. Und das ist aber 14 Jahre her. Vor 14 Jahren haben Sie auch Strahlungstherapie bekommen? Nee, ich habe diese Brust-OP bekommen und dann habe ich eine kurze Zeit Chemotherapie bekommen, aber keine Bestrahlung. Leiden Sie an auch andere Vorerkrankungen auch? Bitte was? Leiden Sie an andere Vorerkrankungen wie Ja, Bluthochdruck? man hat damals im Zusammenhang, als ich da so krank war, hat man eben festgestellt, dass ich auch ein bisschen hohen Blutdruck habe und vor ein paar Jahren hat man festgestellt, dass ich auch so erhöhte Cholesterinwerte habe. Wann war das ganz genau? Oh, das ist, lassen Sie mich überlegen, das ist schon 9 Jahre Bluthochdruck, Sie haben gesagt, vor ein paar Jahren. Was war das Ja, genau? das ist also damals im Rahmen dieser Brustkrebsoperation hat man das festgestellt, dass der Blutdruck eben auch ein bisschen hoch ist. Was nehmen Sie gegen Bluthochdruck ein? Ja, ich nehme Concor 5 und Diovan 160. Die Ovan 100. 160. 160. Besuchen Sie Ihr Haus, Ihren Hausarzt oder Ihr Hausärztin regelmäßig? Ja, eigentlich bin ich da schon ziemlich regelmäßig in Kontrolle, ja. Nehmen Sie etwas auch gegen erhöhte Cholesterinwerte auch ein, etwas? Nee, da nehme ich eigentlich nichts ein. Da versuche ich so ein bisschen über die Ernährung, dass ich vorsichtig esse und jetzt nicht gerade so Cholesterinbomben zu mir nehme. Aber sonst mache ich da nichts. Ich nehme da keine Medikamente ein. Außer dass sie wegen Brustkrebs operiert wurde, auch haben sie eine Operation gehabt, Noch eine anderes? andere, ja. Vor einem Jahr habe ich auf der rechten Seite ein neues Hüftgelenk bekommen. Die Operationen waren komplikationslos. Die Operationen waren jeweils komplikationslos, ja. Okay. Sind Sie diese Beschwerden bei einem Arzt gewesen oder erst Nein, noch nicht nein, das gewesen? ist mir jetzt nur heute Abend ein bisschen unheimlich geworden, weil der Arm überhaupt nicht besser wird. Und deswegen bin ich dann hier gleich direkt in die Klinik gekommen. Genau. Aber normalerweise besuchen die wegen der Brustkrebs ihrer Chirurg oder Chirurgin. Ich war da beim Gynäkologen und da gehe ich auch regelmäßig zur Kontrolle natürlich. Und beim Hausarzt bin ich regelmäßig da. Erinnern Sie sich daran, dass bei der Operation auch Lymphknoten unserer Achselhöhle entfernt wurden? Oh, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, okay. Okay, genau. Verspüren Sie auch, haben Sie auch Stuhlfrost oder haben Sie? Schüttelfrost habe ich nicht, Okay. nee. Haben Sie in letzter Zeit Gewichtsverlust oder Abnahmen bemerkt? Nee, leider, ich würde gerne ein bisschen abnehmen, aber das klappt nicht. Ja, verstehe. Gibt es Schwierigkeiten bei Masalas und Stuhlgang? Nee, das ist eigentlich alles ganz normal. Genau. Besuchen Sie auch wegen Vorsorgeuntersuchung Ihren Hausarzt und Ihr Hausarzt wegen der gynäkologischen Nee, Vorsorgeuntersuchung oder? da geh ich zum Gynäkologen zur regelmäßigen Vorsorgeuntersuchung. Ja, okay. Einmal im Jahr. Das ist ja alles schon lange her, Wann war das? Letzte Mal? ne? Ja, die letzte gynäkologische Untersuchung ist 3 Monate her. Aber diese Krebserkrankung, das liegt ja schon 14 Jahre zurück. Ja, verstehe, genau. Darf ich fragen, ob Ihre Eltern im Leben noch sind? Mein Vater lebt nicht mehr und meine Mutter lebt noch. Die ist natürlich hochbetagt, aber die ist eigentlich, die hat ein bisschen Bluthochdruck und hat auch ein neues Hüftgelenk. Aber sonst ist die eigentlich relativ fit für ihr Alter. Und mein Vater, der ist sehr früh gestorben. Der hatte einen Herzinfarkt mit Mitte 50. Mit 50. Mitte 50. Ja, es tut mir leid. Haben Sie Geschwister auch? Ja, die sind auch. Also mein Bruder ist vor 4 Jahren am Herzinfarkt gestorben. Und Es tut mir leid. meine Schwester, die ist ein bisschen jünger als ich, bei der hat man vor einem Jahr auch Brustkrebs festgestellt, leider. Es tut mir leid. Ist sie auch bei, wurde ihr auch operiert oder? Sie ist da auch operiert worden und ist jetzt in der Nachbehandlung, ja. Okay. Sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Leben Sie mit Ihrem Mann? Ja, wir leben mit der Familie zusammen, wobei die Kinder sind natürlich groß und Wie ich viele bin Kinder schon haben Sie? Großmutter und wir sehen uns aber häufiger. Wie viele Kinder haben Sie? Ein Sohn und zwei Töchter. Also da. Drei Kinder. Ein Sohn, zwei Tochter. Sind Sie gesund? Bitte? Sind Sie gesund? Ja, ich hoffe doch, ja. Also Ja, soviel ich weiß, genau. sind alle gesund, ja. Ja. Was machen Sie von Beruf? Ich arbeite im Reisebüro. Ich bin Reiseverkehrskauffrau. Sind Sie damit zufrieden oder gibt es Schwierigkeiten bei der Arbeit? Nö, eigentlich ist das ganz schön. Das war eine mühsame Zeit, als wir praktisch nichts verkaufen konnten, als in der Corona-Zeit, als niemand verreist ist, aber jetzt laufen die Geschäfte ja wieder gut. Und das ist natürlich erfreulich. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, natürlich bin ich vollständig geimpft, ja. Darf ich fragen, ob Sie verhüten oder wie Sie verhüten? Verhüten. Ich bin schon in der Menopause. Okay. Rauchen Sie? Nee, geraucht habe ich noch nie, nee. Trinkst du Alkohol? Naja, hin und wieder mal ein Glas Wein, wenn es was zu feiern gibt, oder mal ein Glas Sekt, oder wenn es ganz doll ist, mal ein Cocktail oder so bei irgendeiner Gelegenheit, aber also nicht regelmäßig. Können wir sagen, zu besonderen Anlässen oder Ja, so kann man sagen. was trinken Sie das genau? Ich habe verpasst. Ich trinke gerne ein Glas Wein oder auch mal ein Glas Sekt. Und hin und wieder auch mal, wenn es welche gibt, die gut gemixt sind, trinke ich auch gerne Cocktails. Ah, Cocktails, okay. Richtig. Darf ich fragen, ob Sie bisher Kontakt zu Drogen gehabt haben? Mit Drogen? Oh nee, da Ja, habe ich noch nie Kontakt gehabt. okay. Sind Sie allergisch gegen etwas? Soviel ich weiß, gibt es keine Allergie. Ich habe so ein bisschen Heuschnupfen im Frühling, dass ich dann so, wenn die Pollen fliegen, dass ich so ein bisschen eine Schnupfnase habe, aber ich würde es nicht als Allergie bezeichnen. No. Auch Leiden Sie unter Unverträglichkeiten? Was meinen Sie mit Unverträglichkeiten? Vielleicht gegen Laktoseintoleranz, wie Laktoseintoleranz Nein, oder. nein, also essen und trinken kann ich alles eigentlich. Ja, das würde mich. Okay. Ich mag nur nicht alles. Ja. Genau. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Im Ausland? Nein, also seit Monaten nicht mehr, nein. Genau. Sie haben bemerkt, dass innerhalb 3 Tagen Ihr Arm angeschwollen ist und gerötet ist. Ja. Genau, das ist plötzlich angefangen, das hat plötzlich angefangen und auch haben sich Schmerzen, ne? Ja, das spannt und es drückt und Genau. das ist schmerzhaft, ja. Genau. Aber bei der Hochladung oder beim Kühlen Ja, etwas. so ein bisschen besser wird es dann dabei, Gibt ja. es auch etwas, das die ihre Schmerzen verschlechtert oder? Naja, also das macht man eigentlich automatisch nicht. Wenn ich das belasten würde jetzt, ich denke, das würde die Schmerzen verschlechtern. Ich habe den Arm jetzt einfach ein bisschen geschont, ja, weil ich gemerkt habe, wenn ich irgendwas mache, damit tut es weh. Ne? Ich würde jetzt damit keine schwere Tasche tragen oder Ja, verstehe, das ist nicht mal die nachvollziehbar. Zähne putzen, ja. Ich putze mir die Zähne mit der linken Hand. Das geht ganz schlecht, ja. Ja, das ist Aber rechts würde ich das nicht machen. nachvollziehbar. Genau. Normalerweise, ich wollte auch eine Frage stellen, aber ich habe vergessen. Genau, ich bin am Ende mit meinem Gespräch. Ich würde jetzt Sie körperlich untersuchen, Blut abnehmen. Sie müssen hier bleiben, bis wir alle Ergebnisse gesammelt haben und eine richtige Diagnose stellen. Genau. Okay, aber ich muss nicht im Krankenhaus bleiben, ne? Ehrlich gesagt, kann ich jetzt nicht genauer sagen, bevor ich eine richtige Diagnose stelle. Naja, also Aber hoffentlich ist es nicht so was ja, Schlimmes, dass ich im Krankenhaus bleiben muss. ich hoffe auch. Aber es könnte sein, vielleicht, dass eine Gerinnsel mit ihrem Oberarm ist, sein könnte. Und das könnte auslösen eine Schwellung im Arm. Genau. Aber es könnte auch eine Entzündung, Hautentzündung sein, aber genau, zuerst muss ich ein paar andere Maßnahmen durchführen und dann kann ich Okay, ja, dann genauer gucken wir sagen. hinterher, wie es weitergeht. Ja, alles klar. Ja. Dankeschön. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Ja. Von irgendwo kam ein überzeugendes Ja. Wer hat noch eine Frage? Kollegen? Okay, kein Problem. Strahlung nicht gefragt. Bitte was? Ausstrahlung. Ausstrahlung, ah ja. Naja, also sie hat ja gesagt, es geht Bis vom Schulter. Oberarm in den ganzen Arm bis in die Hand. Ne? Wobei die Schwellung eben auch die Hand mit, die Finger mit betrifft. Ne? Und Infektion ist nicht gefragt. Infektions? Infektion. Sprich vom, ja, vom Yani Lünke oder so. könnte es zum Beispiel Infektstich Ach, ein Insektenstich. Insektenstich. Ja, es ist jetzt die Saison. Die Wespen sind da. ja, Und die so. Mücken kommen wieder. Ja. Ist eine gute Idee, ja. Aber also sie hat keine Verletzung bemerkt und sie hat auch keinen Insektenstich bemerkt. Und Nee, Juckreis, jucken tut's nicht. okay. Stellfrost, Herzrasen. Hat er gefragt, habe ich verneint. Moment. Schüttelfrost hat er gefragt, ja. Okay. Ich habe eine Frage, Entschuldigung. Oh ja. Hallo. Ja, auf welcher Seite, welche Brust wurden Sie operiert? Rechts. Rechte. Rechts. Okay. Rechts, Und rechts. Passt zusammen. haben Sie eine kleine offene Wunde, zum Beispiel in der Nagel, haben Sie bemerkt? Die Patientin hat es nicht bemerkt. Das wäre etwas, wonach der Doktor jetzt gleich in der Untersuchung forschen müsste. Ja, Ne? ja. Ob es da was gibt. Genau. Danke. Jo. Ich denke, alle Fragen gestellt. Ich denke auch, ja. Könnten wir Arzneimittelgeschäfte anfangen? Sie gucken wenig begeistert, Herr Dr. Sali. Ich bin Bitte begeistert. kommt. Ich bin begeistert, aber probieren wir mal. Gut, wir probieren. Ja, genau. Ich war nachdenklich, wie ich gut vorstellen kann, genau. Ah, Sie waren Sie haben überlegt, Also, ja, genau, wie ich Sie war, das gut präsentieren können. Ja. ja, genau. Sie haben nachgedacht, wie man das übermachen kann. Ja, Ja. genau. Gut, dann schauen wir mal, zu welchem Ergebnis Sie gekommen sind. Okay, schauen wir mal. Guten Abend, Frau Oberärztin. Ich würde gerne eine neue Patientin vorstellen. Darf ich? Ja, natürlich. Wen haben Sie denn gesehen? Ich habe Frau Schmidt gesehen. Frau Schmidt ist eine 56-jährige, 1,68 Meter große und 79 schwerer Patienten, Kilo schwerer? Kilogramm schwerer Patienten. Entschuldigung, nicht Kilogramm, Kilo, das heißt, Ach so. Frage hilft, Kilogramm oder Kilo? Eigentlich ist richtig Kilogramm. Ja, okay. Das ist die offizielle Einheit. Heiko und andere Tutor gesagt, alle Kilo, Kilo. Ja, wir sagen natürlich Kilo, Ja. aber offiziell ist Kilogramm eigentlich schon die richtige Einheit, ne? Aber jedenfalls nicht 79 schwer, sondern 79 Kilo schwer. Ne? Die sich heute bei uns wegen seit 3 Tagen bestehende progredierende Progredienter oder progredierender? Was wollen Sie sagen? progredierende Okay, ja, dann. genau progredierende Tennis, progredient nicht. Wenn Schmerzen progredienter, wenn zum Nee, Beispiel. er hat schon richtig gesagt. Wir müssen mal gucken, wie der Satz weitergeht. Okay. Es geht so weiter. Ein erythematöse Ödem am rechten Oberarm vorgestellt hat. Des Weiteren berichtet sie über Pyrexie auch. Sie haben gesagt, dass die Schmerzen bei 8 auf einer numerischen Reitskala 6 8. Sechs. Ach so. Okay. Und keine Pyrexie, fühlt sich Pyrexie, Fieber, aber nicht gemessen. Ja, genau. Bei 8 liegen würden. Sie hat gemeint, dass die Schmerzen bei der Hoflagerung verbessert seien. Genau. Die Fragen Dyspnoe, Fieber, Nause oder verneint. Achso, auch sie Wurden hat verneint, also die wurde, Fragen nach ja. Ja, Dyspnoe, genau, wurden verneint. Nausea. Sie hat auch erzählt davon, dass die Bewegungseinschränkungen habe am rechten Oberarm. Am rechten Arm, ne? Genau, rechten Arm. Genau. Als Vorerkrankungen leide sie und an arterielle Hypertonie seit 14 Jahren und an Hypercholesterinämie. Dagegen nehme sie Konko 5 Milligramm, Diovan 160 Milligramm, an Operationen bei ihm ein Mammoktomie, eine Bu Danke wegen nochmal. Mammoktomie. Mama. Oh, warte mal, wie sagt man das denn? Also eine Mammakarzinomoperation, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie man das. Wie sagt man das denn genau? Total oder Das ist partiell, die. ich weiß nicht. Was? Sie hat nicht gesagt, dass sie eine komplette Mastektomie hatte. Ja. Mastektomie wäre ja, dass die ganze Brust weg ist. Ne? Ach Und so. heute operiert man ja eigentlich sehr oft brusterhaltend. Okay, Und würde ich jetzt mal in diesem Fall unterstellen. Ne? sag Sie ich hatte mal. also ein Mammakarzinom, was brusterhaltend operiert wurde, kann man sagen. Ja, genau, sag ich Ja? mal. Als Operationen hat sie gemeint, dass sie vor 14 Jahren wegen Mammakarzinom operiert wurde. Aber sie hat gesagt, dass sie keine Strahlungstherapie Keine bekommen, Strahlentherapie, keine genau. also Radiation. Genau, bekommen habe. Außerdem wurde bei ihr eine vor 3 Monaten eine re rechte Hüfte gelenkt, Cox-Gelenk, Operationen. Pep. Wir sagen, wer Hüfttepp, ne? Ja. Total Endoprothese. Coxa-Tep oder Hüfte. Ach so. Ja, Und durchgeführt. ja. Genau. In der Familienanamnese ist erwähnenswert, dass ihr Vater an Myokardinfarktus verstorben sein. Ihre Mutter habe an arterielle Hypertonie gelitten. Sie Außerdem, leidet immer noch, die lebt ja noch. genau, ja. Genau. Sie leidet unter an arterieller Hypertonie und auch bei ihr wurde auch eine Hüftgelenkoperation oder Hüft-Tab gemacht. durchgeführt. Ihr Bruder habe auch Myokardinfarktus, hat sie Myokardinfarktus gehabt. Er lebt noch. Ihre Geschwister, ihre Schwester leidet. Myokardinfarktus erlitten, Frage erhielt. Kann man sagen, ja. Oder sie hat ja gesagt, er ist gestorben an einem, Ja, ne? Er ist an einem Myokardinfarkt verstorben. Oder er hat einen erlitten und ist dann in Folge gestorben, ne? erlitten, ja. Ihre Schwester leide auch oder habe auch Brustkrebs und auch wurde auch operiert, genau. Wurde bereits operiert. Ja, genau. Die vegetative Anamnese ist unauffällig, würde ich sagen. Vielleicht normalerweise ich wollte auch fragen von Appetit, aber ich habe vergessen. Ah, das stimmt, das haben sie nie gefragt, aber hat sie nichts gesagt, ja. Ja, genau. Habe ich auch nichts drüber. Aber die Patient hat gesagt, dass sie Eindinderung, Hochlagerung und dann ein bisschen schlafen. Ach ja, das stimmt, das hat sie. Sie hat ein bisschen schlecht geschlafen, ja, Deswegen nicht, genau. müssen wir nicht fragen, Insomnie gegen. Ja, genau. Ja, Insomnie, genau. Okay. Sie sei nicht Raucherin und sie Oh, jetzt trinke. stoppt das Internet. Äh, sie, sie sei nicht Raucherin. Sie trinke Alkohol gelegentlich zu besonderen Anlässen, Wein, Sekt, Cocktails. Die Frage nach Drogen wurde verneint. Sie meinte, dass sie im Frühlings Heuschnupfen gehabt habe oder habe. Ja, oder an Heuschnupfen, leichten Heuschnupfen leiden. Genau. Die Frage nach Unverträglichkeiten wurde verneint. Ja, was ist denn jetzt Ihre Vermutung? Meine Verdachtsdiagnose lautet eine periphere eine Venenthrombose. Genau. Oder was könnte es noch sein? Aber es könnte sein, dass sie vor 14 Jahren eine wegen der Mammakarzinom operiert wurde, durchgeführt wurde. Ich habe gefragt, dass auch Lymphknoten und Axilla entfernt wurde. Sie hat nicht gesagt, ganz genau, aber es könnte auch sein, dass eine Lymphinsuffizienz. Wie Lymphangitis. sagen wir dazu? Lymphangitis. Also Lymphangitis sein. Oder ein Lymphödem, ne? Ah, Lymphödem, genau, Lymphödem, ja. Lymphödem sein. Oder was könnte Könnte es noch sein? Der Arm ist heiß und rot, sie fühlt sich ein bisschen fiebrig. Was könnte es noch sein? es könnte auch Cellulitis sein. Bitte was? Cellulitis. Cellulitis. Nee. Ach so. Oder ja, Ja, da kommt es, Erysipel. Erysipel. Ja, genau, Genau. Erysipel sein. Wobei, da müssten Sie halt gucken, ne, ob Sie eine offene Wunde finden, irgendwo winzig klein das Land. Es wurde gefragt nach Insektenstichen. Sowas würde ja reichen, in einem vorgeschädigten Arm, um letztendlich ein Erysipel auszulösen. Ja, Ne? eine scharfe Gut, Begrenzung. ja. Ja. Was machen Sie denn diagnostisch jetzt mit der Patientin? Ich würde jetzt körperlich untersuchen, Mhm. ob es eine scharf begrenzte Rötung gibt. Eine was? Scharf begrenzte Eine scharf begrenzte, okay. Rötung gibt. Und genau, ich würde auch Blut abnehmen, ob ich Entzündungsparameter mir anschaue, CRP, An welchem Blutbahn. Arm nehmen Sie denn Blut ab? Links. Link am linken. Am Ja, linken aber okay. unbedingt. Gut, welche Werte bestimmen Sie denn noch auf alle Fälle? Leukozytose, ich würde auch, es gibt, Hm? ob es Und was Leukozytose noch? gibt, Procalcitonin, CRP, CRP, ja, genau, Procalcitonin auch. Was würden Sie noch bestimmen? Also, BSG. Nein, andere. Ja, macht man eigentlich heute fast gar nicht Andere. mehr. Ich meine was anderes. Ja. Denken Sie mal an die tiefe Armvenenthrombose. Ach Ja. so, ja, auf jeden Fall, Dedimer. Ja. Dedimer, genau, gucken, Ja, genau. ob es eine tiefe venöse Thrombose Genau. ausschließen kann, genau, auf jeden Fall. Auszuschließen, genau. Auch ich würde Sonografie, Armsonografie Auf alle Fälle, ja. veranlassen, damit es eine Thrombose, damit wir eine Thrombose ausschließen können. Ausschließen können, Ja, genau. genau, auf jeden Fall. Ja. Ja, und wenn sich das jetzt bestätigt, dass die eine Venenentzündung hat in dem Arm, wie würde dann die Behandlung sein? Ich würde Penicillin. Bitte? Penicillin. Wenn sie eine Thrombose hat, eine Ach Venenentzündung so, hat, Thrombose, ach so. also eine Phlebitis ist ja eine oberflächliche Venenthrombose. Thrombolytik-Therapie? Ja, also klar. Und was noch? Ach so. Wie Strumpfe. Ah, ein Armstrumpf. Ja, Ne? Armstrumpf, ja, Armstrumpf, ja. Ja, also erstmal, solange sie bei Ihnen jetzt ist, ein Armkompressionsverband. Ne? Und natürlich, also Gerinnungs-, also Heparin beziehungsweise neues Medikament und Bandagierung, genau. Und wenn es jetzt alternativ, wenn es eine akute Entzündung ist, wenn Sie doch Verdacht haben auf ein Erysipel, was wäre, oder wenn sich das Erysipel bestätigt, was wäre dann die Therapie? Erstmal vielleicht Penicillin. Genau, dann müsste man Antibiotika geben und Oder was noch? wenn der Patient Allergie hat, Penicillin. Hm? Clotrimazin. Hm? Clotrimazin oder genau, Makrolid. Ja, okay, aber auf alle Fälle dann mit Antibiose. Und was würden noch wichtige Therapiemittel sein, um die Entzündung rauszubekommen? Gegen Fieber, Ja, gegen und Schmerzen. eigentlich das, was die Patientin auch schon gemacht hat. Sie hat schon gekühlt, ne? Also sicherlich ist Kühlung im akuten Erysipel hilfreich. Und dann muss man weiter gucken, ob was ist der Hintergrund, warum geht der Arm mit einmal hoch? Genau, wonach gucken Sie auf alle Fälle auch noch im Rahmen der körperlichen Untersuchung? Sie machen ja nicht nur einen Ultraschall und gucken nicht nur nach dem Arm und nehmen nicht nur Blut ab, sondern was machen Sie noch? Auf alle Fälle gucken Sie, Oder tasten Sie? Lungen. Nee, Also periphere Arterien, genau. bitte. Ach so, Periphere die Pulse, klar, ja. Und natürlich ist zur Verifizierung der Schwellung auch noch eine Sache ganz, ganz wichtig, eine ganz Arterie. banale Sache. Es könnte eine Durchblutungsstörung auftreten. Ja, Genau. gut, das würde man ja mit dem Ultraschall sehen, ob da eine Ach so. Durchblutungsstörung ist, ob sie einen Verschluss hat. Nee, aber ich dachte eben, dass sie im Rahmen der Ultraschalluntersuchung auf alle Fälle auch nochmal nach den Lymphknoten gucken, Ja, genau. Und ne, wie Taxi. weit die da sind, und eben auch auf alle Fälle tastend oder auch mit Ultraschall die Brust, vor allem die rechte Brust, untersuchen, ob sich da irgendwas Neues gebildet hat. Ne? Ja. Das wäre ja eigentlich die große Sorge, dass sich da ein Rezidiv auf diese Art und Weise bemerkbar macht. Das wäre ja durchaus möglich. Ne? Gut. Und das wäre natürlich auch so eine Sache, wo man dann der Patientin sagen müsste, na, sie muss vielleicht nicht sofort da bleiben, aber wir müssen auf alle Fälle weiter behandeln. Ne? Und weiter untersuchen. Ja, gut. Dann sind wir gespannt, was bei unserer Frau Schmidt herauskommt. Ja. Ja, genau, richtig. Ja. Sind Sie so nett, halten mich auf dem Laufenden, Das wie mache es ich. der Frau Schmidt geht. Und dann schauen wir, was bei den ganzen Untersuchungen rauskommt. Hoffen wir mal das Beste, dass sie nur eine kleine Venenentzündung hat. Ne? Ja. Alles klar. Das Gut. machen wir. Juhu. Ihre Vorwarnung war schon ganz gut. Ja, Sie haben gesagt, Anamnese ist nicht so schwierig, aber Arzt-Arzt-Gespräch fällt Ihnen ein bisschen schwer. Ja, was mir aufgefallen ist, dass Sie mit den Zahlen, also bei Geburtsdatum und Gewicht und so, stimmte alles noch. Aber nachher ging es ein bisschen durcheinander mit den Zahlen. Und zwar die Hüft-TEP war vor einem Jahr und vor 3 Monaten war sie zuletzt beim Gynäkologen. Ach so, ja, genau, richtig. Ne? Ja, Ja. also die Hüft-TEP rechts war vor einem Jahr. Und ja, was habe ich denn noch gehabt? Ja, am Anfang, da haben sie wieder versucht, so einen ganz langen Satz zu machen, in den sie alle Informationen reingepackt haben. Ja? Also, die Patientin stellte sich heute wegen und dann blub, blub, blub, blub, blub. Und versuchen Sie nicht sämtliche Informationen in einen allerersten Satz reinzupacken. Erstens vergessen Sie sowieso irgendwas und zweitens wissen Sie am Ende nicht mehr, wie Sie den Satz angefangen haben. Ja, Ja? genau. Also da muss dann irgendwann noch vorgestellt hat kommen. Ja. Und wenn da also 1 Kilo Informationen dazwischen steckt, dann kriegt man das nicht mehr hin. Ich würde das wirklich eher sagen, dass man sagt, wegen vor einigen Tagen aufgetretener und probrillienter Schwellung. Ha, da war noch was. Kann man sagen, erythematöse Ödem? Erythematöse Ödem. Ein Erythema. Nee, Erythem würde ich das jetzt nicht nennen. Weil Sie meinen, also das ist ja, also ich sehe praktisch so einen gespannten, prallen Arm vor mir, ja? Der Weil durch eine, ja? der Patient hat gesagt, dass ihr Arm gerötet haben. Gerötet, geschwollen und gespannt. Ne? Also der ist so geschwollen, dass er geschwollen ist. Aber was mich stutzig gemacht hat, Sie haben gesagt, sie hat die Schwellung am Oberarm. Ach Und sie so. hat gesagt, daher auch die Ja, genau. Die Bewegungseinschränkung, es betrifft beiden. den ganzen Arm Ja, genau. und Weil also zumindest das Ellenbogengelenk, vielleicht auch sogar das Handgelenk mit betroffen ist von der Schwellung. Ja, sie hat ja gesagt, auch die Finger. Ja, das heißt, die hat einen komplett dicken Arm. Ja, und das macht ihr natürlich auch die Bewegungseinschränkung. Das zu vermuten ist, dass der Verursacher im Oberarm sitzt, da brauchen wir nicht zu diskutieren. Das ist wahrscheinlich so. Ja, wenn die eine Thrombose hat, ja, oder wenn die ein Lymphödem hat, dann schwillt eben nach und nach der ganze Arm an. Ne? Gut. Was hatte ich noch? Ja, die Hypertonie hat man zusammen mit der Brust-OP festgestellt, also auch vor 16 Jahren, vor 14 Jahren und die Cholesterinämie vor 9 Jahren. Ja, genau. So, dann alles andere meine ich. Ja, Sie haben nicht weiter gefragt, ob sie noch irgendwelche anderen Medikamente nimmt. Ne, Ja. das ist mir noch aufgefallen. Sie haben sich nur praktisch nach dem, was sie gesagt hat, wegen der Hypertonie. Ne? Aber ob sie noch was anderes nimmt, haben sie eben nicht weiter gefragt. Und was habe ich noch? Ja, sonst die anderen Sachen haben wir besprochen. Sie haben, ja, sagen wir so, sie sprechen nicht so flüssig, wenn sie das Arzt-Arzt-Gespräch machen, ja, wenn sie praktisch da den Fall schildern. Im Gespräch mit der Patientin sind sie sprachlich sehr sicher, würde ich sagen, und gehen auch schön auf sie ein und auf die Informationen, die sie schon bekommen haben. Und machen das auch gut, dass sie sagen, habe ich sie richtig verstanden, das so, ne? Ja. Das fand ich okay. Und das andere, ja, sagen wir, ist nicht super flüssig. Ja, auch. Ja, und manchmal sind eben, ja, so wie ich gesagt habe, die Fragen nach wurden verneint. Nicht Frage Dyspno verneint. Nee, Ja, ne? Die genau. Frage nach Dyspne pipapo wurde verneint. Ne? Ja, also. Sagen wir so, eine ganz perfekte Nummer war das nicht, ja. Ja, das Da, aber ich denke mal, Sie können mit einiger Gewissheit in die Prüfung reingehen und wenn Sie jetzt nicht ganz kritische Prüfer haben, geht das durch, ja. Denn Sie können sicher helfen, wenn jemand eine Frage stellt, eine Nachfrage hat, können Sie darauf reagieren und können das beantworten. Ja, und das ist eigentlich das Entscheidende. Wobei, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Ihnen in Hessen ist. Ich habe gerade kürzlich eine Sache gelesen, dass in Stuttgart das zum Beispiel so ist, dass die zum Teil mit Dialekt konfrontiert werden. Ja, das ist natürlich wirklich, das ist hardcore, wenn da jemand sich weigert, Hochdeutsch zu sprechen, dann wird es schon schwierig. Ja, und aber so ganz schlimm ist der hessische Dialekt ja nicht. Es ist ja nicht so, dass da völlig andere Wörter vorkommen. Man muss, aber sie leben ja da ja schon eine ganze Weile. Sie Ja, genau. kennen also das, wie die Leute reden. Und man muss sich tatsächlich ein bisschen einhören in die Sprachmelodie, weil das regional in Deutschland schon wirklich sehr, sehr unterschiedlich ist.